Das Gehäuse der Hörigkeit. Skizzen kritischer Gesellschaftstheorie. Es folgt ein Vortrag von Karin Stöckner, gehalten im Juni 2015 am Institut für Soziologie in Wien. Unter dem Titel Das antidemokratische Einstellungssyndrom erläutert sie die Vermittlung von Antisemitismus, Sexismus und Nationalismus. Einladung dazu, meinen Forschungsthemen sprechen zu können, antidemokratisches Einstellungssyndrom. Darunter verstehe ich mal so circa einen größeren ideologischen Zusammenhang, in dem Antisemitismus, Sexismus und Nationalismus zusammenhängen. Und es wurde eh schon angesprochen, das ist, der Vortrag stützt sich hauptsächlich auf dieses Buch oder auf Teile dieses Buches, Antisemitismus und Sexismus. Das kann bei mir, wer möchte, auch zum vergünstigten Autorinnenpreis erworben werden. Das antidemokratische Syndrom, wie bereits gesagt, speist sich aus verschiedenen ideologischen Versatzstücken, könnte man sagen, oder Ideologien. Es ist die Frage, inwieweit etwas eine eigenständige Ideologie ist oder ein ideologisches Versatzstück ist, das dann jeweils am einzelnen Fall auch genauer zu eruieren. Und es geht darum, im antidemokratischen Einstellungssyndrom sich da mal genauer anzuschauen, welche Momente sind da drin und in welcher Art und Weise korrespondieren diese Momente miteinander, in welcher Art und Weise wirken sie ineinander, wie sind sie miteinander verbunden, welche strukturellen Ähnlichkeiten weisen sie auf, welche funktionalen Ähnlichkeiten weisen sie auf, aber auch welche Unterschiede weisen sie auf. Und dabei geht es mir um die gesellschaftliche, strukturelle Ebene ebenso wie um die Ebene der Individuen. Also um dieses sehr komplexe Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum, das ja eigentlich das Hauptthema der Soziologie sein sollte. Ja, Soziologie vergisst ja leider in letzter Zeit viel zu häufig, dass dies auch mit Menschen zu tun hat. Nennt dann nur ein Stichwort subjektlose Soziologie, gegen die sich die kritische Theorie natürlich von Anfang an auch gewendet hat. Also meine Arbeit sehe ich selber durchaus in der Tradition der kritischen Theorie. Ich berufe mich hauptsächlich auf Schriften der älteren kritischen Theorie, was die Zusammenhänge von Antisemitismus und Sexismus betrifft und auch was dann das betrifft, wie der Nationalismus da reinkommt. Ich habe das in mehreren Forschungsprojekten versucht, mich diesem Thema genauestens anzunähern. Wichtig ist mir aber gleich mal vorauszuschicken, dass wenn ich von Zusammenhängen zwischen Antisemitismus, Sexismus und Nationalismus rede, wenn ich davon rede, welche Ähnlichkeiten diese Ideologien haben, dass es mir nicht darum geht, diese Ideologien gleichzusetzen. Es geht mir auch nicht darum, jetzt irgendwie herausfinden zu wollen, was ist schlimmer, Antisemitismus oder Sexismus. Es geht mir auch nicht darum, irgendeine Hierarchisierung einzuführen, zu sagen, während Frauen in der Hexenverfolgung so und so viel gelitten haben, haben Juden in der Shoah so und so viel gelitten. Ich halte das für ganz sinnlos und für ganz zynisch, solche Zugänge, die gibt es durchaus. Mir geht es um eine bisschen abstraktere Ebene, weil es mir nämlich nicht darum geht, wie Frauen, nicht in erster Linie darum geht, schon auch, aber nicht in erster Linie, wie Frauen und Juden und Jüdinnen Opfer von Antisemitismus und Sexismus werden, sondern mir geht es um die Antisemiten und Antisemitinnen und um die Sexisten und Sexistinnen. Also es ist irgendwie so schon eine andere Ebene, die ich mir anschaue, und es ist obendrein auch natürlich eine abstraktere Ebene, weil, wie wir ja wissen, diese Stereotypen, mit denen wir es zu tun haben, im Sexismus und Antisemitismus, mit realen Frauen und realen Juden und Jüdinnen genau gar nichts zu tun haben. Also die Frage, was denn eigentlich der Hintergrund ist von Sexismus und Antisemitismus, wogegen sich denn diese beiden Ideologien eigentlich richten, die ist ja schon wichtig, die ist ja schon relevant. Weil wenn wir uns mit Antisemitismus und Sexismus beschäftigen, lernen wir genau gar nichts über Juden und Jüdinnen und wir lernen genau gar nichts über Frauen. Aber wir lernen sehr viel über über Probleme, Problemlagen der Gesellschaft, die sich durch die Zivilisationsgeschichte bis zum heutigen Tag durchziehen. Also die Frage nach dem Grundkonflikt. Wo sind die gesellschaftlichen Widersprüche und wo ist der Ursprung dieser gesellschaftlichen Widersprüche, die sich bis heute bemerkbar machen und an den Widersprüchen, an denen sich bis heute Diskriminierung, Ausgrenzung, Ungleichbehandlung und so weiter festmacht. Also die Frage, wo ist der Grundkonflikt und wo setzt er sich fort, worin setzt er sich fort? Das ist, glaube ich, die Ausgangsfrage, die wir zu stellen haben, wenn wir uns mit diesen Ideologieproblematiken beschäftigen. Die Ideologien nämlich auch nicht einfach als freischwebend zu betrachten, sondern sie mit den gesellschaftlichen Strukturen, die sie hervorbringen, immer wieder auch in Konjunktion zu setzen und sie erst dadurch auch überhaupt erklären und verstehen zu können. Also um die Frage, was im Bereich von Antisemitismus und Sexismus und auch Nationalismus, was ist der Grundkonflikt und wo setzt er sich fort, um diese Frage beantworten zu können, habe ich mich theoretisch und empirisch auch mit verschiedenen ideologiekritischen Ansätzen beschäftigt, hauptsächlich mit der kritischen Theorie, dann aber auch mit dem Konzept der Intersektionalität, das für mich in erster Linie mal das heißt, was in der Theorietradition von Hegel über Marx bis zur kritischen Theorie Vermittlung heißt. Wie ist das eine im anderen? Wie entsteht das eine aus dem anderen heraus, ohne dass man jetzt das eine vom anderen so durchwegs trennen könnte? Wichtig ist für mich auch Sexismus, Antisemitismus, Nationalismus als in dem Verstrickungszusammenhang zu sehen, den wir gesellschaftliche Totalität nennen. Also Sie sehen da, allein mit den Begriffen, die ich hier verwende, geht das schon in die Richtung einer materialistischen Gesellschaftstheorie, einer materialistischen Gesellschaftskritik, die an so zentralen Begriffen wie gesellschaftliche Totalität noch festhält. Das Wesentliche war mir in der Analyse von Antisemitismus und Sexismus und gerade auch in den Zusammenhängen, diese beiden Ideologieformen nicht erneut zu verdinglichen. Diese Verdinglichung, die im Ismus sich schon andeutet, nicht zu reproduzieren in der Analyse, den Ewigkeitscharakter, den sie ja durchaus in der Ideologie haben, dieses Undurchdringliche, diesen Gegebenheitscharakter, diesen Charakter nicht in der Analyse verdinglichen, noch einmal zu reproduzieren. Denn wenngleich Nationalismus, Antisemitismus und Sexismus uns begegnen und natürlich auch Rassismus, Ethnozentrismus, sehr vieles, was ich hier über diese drei Momente sage, Nationalismus, Antisemitismus und Sexismus, gilt auch für Rassismus, Ethnozentrismus und so weiter. Also diese Ideologien begegnen uns als, man könnte sagen, soziale Tatbestände. Durchaus in dem Sinn auch, wie Durkheim die Fait von den Faits sociaux gesprochen hat, verdinglichte, verfestigte Strukturen, strukturelle Formen von Diskriminierung und Abwertung. Das Wesentliche aber ist, dass es verdinglichte Formen menschlicher historischer Praxis sind. Dass also es in der Analyse darum geht, den Gegebenheitscharakter, die Verdinglichung doch so weit ein Stück weit aufzubrechen, um die Veränderbarkeit auch sehen zu können, um die Veränderbarkeit auch herausstellen zu können. Also den Schein des Natürlichen, auf den genau diese Ideologien rekurrieren, diesen Schein des Natürlichen zu durchbrechen. Weil alle diese ausschließenden Ideologien rekurrieren auf ein bestimmtes Bild von Natur, auf dem dann vorgeblich die ganzen gesellschaftlichen Strukturen gegründet seien. Und diesen Schein von Natur gilt es zu durchbrechen, indem zunächst mal überhaupt Natur selbst, das Konzept von Natur, als durch und durch gesellschaftlich erkannt wird. Natur also in keinem Sinn nur irgendwie als vorgesellschaftlich gedacht, sondern Natur selbst als ein soziales Verhältnis, als eine soziale Verhältnisbestimmung zu verstehen, die selbst Resultat einer historisch-gesellschaftlichen Praxis ist. Wir haben ja keine Idee einer ursprünglichen Natur und immer da, wo Ideologien sich mit ursprünglicher Natur schmücken, ist sowieso mit Vorsicht zu begegnen, weil wir das, was man unter ursprünglicher Natur sich vorstellen könnte, weil wir dem einfach nicht habhaft werden. Wir können uns ursprüngliche Natur einfach nicht vorstellen. Sie ist immer schon durch menschliche Begriffsordnungen hindurchgegangen, durch herrschaftliche Begriffsordnungen hindurchgegangen. Sie ist immer schon durch Naturbeherrschung bestimmt. Und von daher, was Natur außerhalb des gesellschaftlichen Zugriffs auf Natur sein könnte, davon haben wir überhaupt keine Ahnung. Und vor allem, was menschliche Vergesellschaftung betrifft, hat das für uns auch überhaupt keine Relevanz. Natur wird für uns relevant dort, wo wir sie anwenden können, wo wir sie verändern können, wo wir sie manipulieren können, wo wir sie für unsere Zwecke einspannen können. Das ist das, was unter Natur wir überhaupt, womit wir uns überhaupt beschäftigen können, wenn wir von Natur sprechen. Also in dem Sinn sind natürlich dann auch ebenso wie Natur auf die Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Sexismus rekurriert, ein gesellschaftliches Verhältnis ist. Und im gleichen Sinn natürlich sind dann auch alle diese Ideologien gesellschaftliche Verhältnisse. Sie sind Resultate einer bestimmten gesellschaftlich-historischen Praxis und das heißt, dass sie an eine bestimmte Form von Vergesellschaftung gebunden sind, dass sie also nicht ewig sind, dass sie keine anthropologischen Konstanten sind. Dass es durchaus, und ich sage das deshalb, um den emanzipatorischen Anspruch da auch durchaus am Leben zu erhalten, dass es durchaus Gesellschaften geben kann, die Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus nicht mehr benötigen. Genauso wie es Gesellschaften geben kann, wir hatten noch nie solche Gesellschaften zugegeben, aber trotzdem sind diese Formen von Ideologien, diese Formen von ausschließenden Ideologien immer an bestimmte Formen von Vergesellschaftung gebunden, an herrschaftliche Formen von Vergesellschaftung. Das heißt also, wenn wir mit dem kürzlich verstorbenen Robert Wistrich durchaus von Antisemitismus als the longest hatred sprechen können und in diesem Sinn Longest Hatred, da ist schon eine Parallele auch zum Sexismus da, zur Frauendiskriminierung da. Wenn wir von The Longest Hatred sprechen und damit Antisemitismus und Sexismus und vielleicht auch andere solche Formen der Ablehnung, dann können wir trotzdem nicht von einem ewigen Antisemitismus ausgehen. Wir können nicht von einem ewigen Sexismus ausgehen, denn wenn wir von einem ewigen Sexismus ausgehen, dann setzt das die Ewigkeit genau der Bilder voraus, auf denen Sexismus beruht. Dann setzt das voraus, dass das, was gesellschaftlich als weiblicher Geschlechtscharakter gesehen wird, tatsächlich ewig sei. Dann setzt das voraus, dass das eine anthropologische Konstante sei. In dem Sinn also, nein, diese Ideologien haben nichts Ewiges und genau dieser Ewigkeitscharakter muss durchdrungen werden. Genauso ist natürlich im Fall von Antisemitismus die Vorstellung eines ewigen Antisemitismus, eine monolithische Vorstellung eines unveränderbaren Antisemitismus, dass der immer wäre, dass es eine Notwendigkeit in der Gesellschaft wäre. Das ist eigentlich im Grunde nur die Kehrseite des antisemitischen Stereotyps vom ewigen Juden. Und wenn man sich das so vergegenwärtigt, muss man immer auch Vorsicht walten lassen, dass man im Sinne auch durchaus der kritischen Theorie die Kategorien und die Begriffe für die gesellschaftlich-historische Veränderung hin offen hält. Begriffe also selber beweglich hält, Begriffe immer in Konstellationen denkt. Also um herauszufinden, warum Nationalismus, Antisemitismus und Sexismus sich so hartnäckig halten, warum sie immer wieder in neuen Formen auftauchen, um dieser Frage nachzugehen, muss man dann natürlich auch die verschiedenen Gesellschaftsformationen sich genauer anschauen. Und es ist ja schon wirklich bezeichnend, dass gerade Antisemitismus und Sexismus, jetzt im Unterschied zum Nationalismus, sich über verschiedenste Gesellschaftsformationen immer wieder durchgezogen haben. Wenn auch nicht gleich, das nicht. Sie haben sich verändert, den verschiedenen Gesellschaftsfunktionen angepasst, aber als Phänomen sind das altbekannte, uraltbekannte Phänomene. Und es kommt dann eben darauf an, herauszufinden, was ist das Einigende, was sind die Kontinuitäten und was sind aber auch die Diskontinuitäten. Weil damit sich zum Beispiel eine Ideologie durchziehen kann, durchhalten kann, in veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen, damit sie da die gleiche Funktion beibehalten kann, muss sie sich auch ein Stück weit verändern. Weil wenn sie gleich bliebe, würde sie die Funktion in der veränderten Gesellschaft nicht erfüllen können. Das heißt, Ideologien müssen sich auch immer ein Stück weit anpassen, um überhaupt ihre ideologische Funktion weiter erfüllen zu können. Das heißt also, wieder im Sinn der kritischen Theorie, Antisemitismus und Sexismus zu situieren, zu verorten in den Gesellschaftsformationen als Ganzen und zu schauen, worin die objektiven Bewegungsgesetze der jeweiligen Gesellschaftsformationen beruhen und wie die korrespondieren mit Antisemitismus und Sexismus. Also worauf letztendlich beruht der Zusammenhalt in einer Gesellschaft? Es reicht also nicht bloß deskriptiv festzustellen, dass es und wie es Antisemitismus und Sexismus in jeweiligen Gesellschaften gibt. Dass es das in unserer Gesellschaft gibt, ist klar, liegt auf der Hand, ist empirisch evident. Es kommt nochmal darauf an, die Manifestationen jeweils zu verorten im größeren Ganzen und da ist die Lanze zu brechen eben für eine umfassende Ideologiekritik, in die eine Kritik des Antisemitismus und des Sexismus auch immer eingebunden sein muss. Ja, was ist die Funktion von Antisemitismus und Sexismus in den jeweiligen Gesellschaften? Man kann es runterbrechen auf darauf, dass ungelöste Fragen, ungelöste Konflikte, ungelöste Problemlagen, die sich durch verschiedene Gesellschaftsformationen hindurchziehen, auf eine Weise beantwortet werden, die die etablierte Herrschaftsordnung nicht in Gefahr bringt. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Es sind Antworten auf tatsächlich vorhandene Problemlagen, auf tatsächlich vorhandene Konflikte, auf tatsächlich vorhandene Antagonismen, die aber genau durch diese Ideologien abgelenkt werden, in andere Richtungen kanalisiert werden, überdeckt werden, als ideologischer Schleier drüber gelegt werden. Ja, und in der kapitalistischen Gesellschaft, auf die sich meine Analyse im Wesentlichen beschränkt, die kapitalistische Gesellschaft, die vom Widerspruch der politischen Freiheit auf der einen Seite und der ökonomischen Abhängigkeit auf der anderen Seite gekennzeichnet ist, die von dem grundlegenden Antagonismus zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung des gesellschaftlich produzierten Produkts gekennzeichnet ist, die weiters gekennzeichnet ist zwischen dem Widerspruch zwischen lebendiger Arbeit und Privateigentum, die gekennzeichnet ist vom Widerspruch zwischen öffentlich und privat. Genau in dieser Gesellschaftsformation erfüllen Antisemitismus und Sexismus, genauso auch wie Rassismus, Nationalismus und Ethnozentrismus, die Funktion der Verschleierung eben dieser Antagonismen. Antagonismen, wo die einzelnen Teile, die ich da jetzt einfach gegenübergesetzt habe, natürlich miteinander verbunden sind. Das eine geht ja nicht ohne das andere. Und es sind diese Ideologien dazu da, um diese Trennung zu legitimieren. Um die Trennung zwischen Privateigentum und lebendiger Arbeit zum Beispiel zu legitimieren. Um die Trennung zwischen öffentlich und privat zu legitimieren und als naturgegeben hinzustellen. Dazu sind diese Ideologien da. Dazu helfen, die Trennung von etwas, was gesellschaftlich zusammengehört, zu legitimieren, das ist die Funktion von Ideologie. Und das hat ja auch Marx. Marx hat ja auch gesagt, wie kann es denn sein, dass man nicht sieht, dass das Kapitalverhältnis ein Verhältnis ist. Dass es einzelne Teile sind, die durchaus korrespondieren und die nicht aufzutrennen sind. Die aber gesellschaftlich aufgetrennt werden, um die Herrschaftsverhältnisse, wie sie sind, so aufrechterhalten zu können. Also ich habe mich in dem Buch über Antisemitismus und Sexismus, dem Thema, aus verschiedenen historisch-gesellschaftlichen Blickwinkeln genähert. Und ich möchte hier jetzt vor allem auf einen Zusammenhang, auf einen größeren Zusammenhang eingehen, der sich herausgestellt hat, als wo die Fäden sozusagen zusammenlaufen. Das ist nämlich das Verhältnis von Zugehörigkeit und Ausschluss. Und ich habe in dem Buch auch Interviews mit jüdischen Frauen analysiert, auf die Frage hin, wie haben sie Antisemitismus und Sexismus erlebt, also die erlebensanalytische Ebene versucht hier auch einzubringen. Und das Interessante war, das Wesentliche war, dass alle interviewten Frauen sich auf die eine oder andere Art und Weise unzugehörig gefühlt haben. Und das war auffällig, dass das Anderssein, das damit verbundene Anderssein, sowohl auf das Jüdischsein bezogen war, als auch auf das Frausein. Und dass es in der Praxis überhaupt nicht den Frauen nicht möglich war, jetzt die einzelnen Komponenten auseinanderzuteilen, welche Form von Ausgrenzung sie zurückführen können auf ihr Frausein und welche Form der Ausgrenzung sie auf ihr Jüdischsein zurückführen. Das heißt also, diese Formen sind durcheinander vermittelt. Es lässt sich nicht aufdröseln. Und die Wirksamkeit, die Wirkkraft solcher Ausschließungsmechanismen kommt genau aus dieser Verbindung, aus dieser Verknüpfung, daraus, dass die durcheinander vermittelt sind. Daraus kommt auch überhaupt erst die Vehemenz dieser Erfahrung von Ausgrenzung. Aber wie sind diese Fremdheitserfahrungen denn überhaupt zu erklären? Zunächst ist es mal wichtig und wesentlich, diese Formen von Entfremdung, diese Fremdheitserfahrungen nicht zu individualisieren oder zu psychologisieren, also irgendwie in den individuellen Bereich der befragten Personen zu verlegen und es vielleicht als subjektives Gefühl von Unzugehörigkeit anzuschauen, sondern dieses subjektive Gefühl von Unzugehörigkeit ist ganz wesentlich vermittelt über jahrhundertelangen Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe. Und das gilt für Frauen und Juden, Jüdinnen gleichermaßen, für beide Gruppen. Und natürlich kommt es dann, bei jüdischen Frauen vielleicht nochmal aus beiden Richtungen. Ja. Und diese Unzugehörigkeit, das Gefühl von Unzugehörigkeit, korrespondiert ganz wesentlich mit einem objektiven Mechanismus, der in der Gesellschaft stattfindet, nämlich, dass Juden und Jüdinnen als unzuordnenbar wahrgenommen werden. Unzuordnenbar, die gesamte Geschichte hindurch, unzuordnenbar in ihrer Geschlechtlichkeit, unzuordnenbar in ihrer Klassenlage und unzuordnenbar in ihrer nationalen Zugehörigkeit. Das mit der nationalen Zugehörigkeit hat sich mit der Staatsgründung Israels ein bisschen geändert und darauf hat auch das antisemitische Ressentiment dann reagiert, das antisemitische Stereotyp reagiert. Wir können dann nachher, wenn Sie möchten, auf das auch noch eingehen. Also unzuordnenbar in ihrer Klassenlage, unzuordnenbar in ihrer Geschlechtlichkeit, unzuordnenbar zum Prinzip der Nation. Deshalb, weil im Zeitalter der Gründung der europäischen Nationalstaaten Juden und Jüdinnen keinen eigenen Nationalstaat gründen konnten. Sie wurden aber auch als nicht zugehörig zu den sich bildenden Nationalstaaten betrachtet, sondern als ein antinationales Moment in diesen sich formierenden Nationalstaaten ausgegrenzt. Sie galten als nicht identisch und uneindeutig und es wurde ihnen das abgesprochen, was dann in den identitären Diskursen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Authentizität genannt wurde. Das hat dann sehr viel auch mit der Lebensphilosophie zu tun und mit verschiedenen philosophischen Richtungen, diesem 20. Jahrhundert, Heidegger und so weiter, sich weiterentwickelt hat. Authentizität, Verwurzelung, Echtheit, Reinheit, Unvermischtheit, ganz wichtig. Und Juden und Jüdinnen im Gegensatz zu diesen Authentizitätsidealen galten als freischwebend, künstlich, unnatürlich, international, wurzellos mobil, ungreifbar, vergeistigt, modern, kosmopolitisch, städtisch und. Also da gibt es ein ganzes Sammelsurium von Attributionen, die der Authentizität widersprechen sollen. Das ist natürlich eine ganz bestimmte Form von Echtheit, die damit gemalt wird, die damit gezeichnet wird. Aber aus dieser Unzuge, aus diesem nicht-authentischen, vorgeblich nicht-authentischen, wird eine unüberbrückbare Fremdheit und Unzugehörigkeit konstruiert. Und wir finden diese Zuschreibungen von Unauthentizität, von Unechtheit, von Unnatürlichkeit, interessanterweise auch im Antifeminismus, vor allem wenn es um die Ausgrenzung nicht-konformer Frauen geht. Weil natürlich wurden nicht alle Frauen als unzugehörig gesehen, sondern bestimmte Frauengruppen, nämlich genau diejenigen, die gegen die eingesessenen Geschlechternormen opponiert haben, die zuwidergehandelt haben, seien das jetzt Frauenrechtlerinnen, intellektuelle Frauen, seien das Partisaninnen, seien das sogenannte Flintenweiber oder Künstlerinnen und so weiter. Sie galten als widernatürlich, als widerspenstig, sie entzogen sich, kann man sagen, der Einheit des sich formierenden nationalistischen Kollektivs. Also vor dem Hintergrund dieser Unzugehörigkeit und dieses Verhältnisses von Zugehörigkeit und Unzugehörigkeit ist es in der theoretischen Analyse dann in die Richtung gegangen, einen genaueren Blick darauf zu legen, wie der gesellschaftliche Druck zu Einheit und Eindeutigkeit sich gestaltet, gesellschaftlicher Druck zur Identität. Und dieses Moment erwies sich als ganz wesentlich, gerade auch im Hinblick auf den Zusammenhang von Antisemitismus und Sexismus. Man kann das runterbrechen auf Gleichschaltung der Gesellschaft. Gleichschaltung der Gesellschaft bedarf immer derer, die an der gleichgeschalteten Gesellschaft nicht teilnehmen. Die repressive Einheit des völkischen Kollektivs manifestiert sich zum Beispiel in Männerbünden, manifestiert sich im Führerstaat. Und aus diesen völkischen Kollektiven sind Juden und Jüdinnen mal von vornherein ausgeschlossen, aus Männerbünden sind Frauen mal von vornherein generell ausgeschlossen. Und diese Einheit, die hier gezeichnet wird, die Einheit des völkischen Kollektivs, ist natürlich eine ganz künstliche Einheit. Eine künstliche Einheit, die sich aber als natürliche Einheit ausgibt. Und hier sind wir wieder bei dem realen Antagonismus, der mit solchen Einheitskonstruktionen überdeckt wird. Der reale Antagonismus, der die Gesellschaft durchherrscht, wird umgedeutet, als Klassenantagonismus, wird umgedeutet in einen Rassenantagonismus. Biologisierungen, Essentialisierungen, das sind wesentliche Momente in Antisemitismus und Sexismus, mit denen arbeitet er ebenso wie der extreme Nationalismus. Und nicht umsonst haben die Nazis dass die Parole ausgerufen, Rassenkampf statt Klassenkampf. Also da sieht man es. Genau, sie haben ganz offen gesagt, im Grunde, worum es geht, die Nazis. Die haben ja da nicht hinterm Busch gehalten. Also der reale Antagonismus, nämlich der Klassenantagonismus, wurde umgedeutet in einen Rassen- bzw. Nationenantagonismus und aber damit nur überdeckt und nicht gelöst. Der Konflikt selber, nämlich ideologisch zugerichtet im Rassenkonflikt, der wurde dann verschoben auf bestimmte Figuren und personifiziert in den Figuren des Jüdischen und vorher noch vor dem Nationalsozialismus auch personifiziert in bestimmten weiblichen Figuren, die sich dem weiblichen Geschlechtscharakter entzogen haben. Wenn ich gesagt habe, dass das nationalistische Kollektiv eine künstliche Einheit vollzieht, dass die Einheit des Kollektivs, des völkischen Kollektivs künstlich ist, dann ist es natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, eine Reaktion auf den realen Antagonismus, der die Gesellschaft wirklich durchzieht und die Einheit sich dann in Abgrenzung derer vollzieht, die von vornherein nicht dazugehören können, also künstlich errichtete Feindbilder. Und gleichzeitig aber ist diese künstliche Einheit des nationalistischen Kollektivs keine bloße Erfindung. Und das halte ich für ganz wesentlich im Sinn auch von Ideologiekritik. Es ist nämlich diese Form der Einheit, diese Form der Vereinheitlichung, diese Form des Identitätszwangs, eine Reaktion auf die Vereinheitlichung, die in der kapitalistischen Produktionsweise tatsächlich statt hat. Die also, und in der Massenkultur tatsächlich statt hat. Druck zur Einheit, der Druck zur Einheit ist im nationalistischen Kollektiv zum Extrem getrieben, aber wie gesagt, es ist keine Erfindung, sondern hat den realen Hintergrund in den verdinglichten kapitalistischen Arbeitsprozessen. Der Einheitswahn ist im Grunde das Echo des Taktstocks der Produktion, wie Walter Benjamin an einer bestimmten Stelle auch mal sagte. Des Taktstocks der Produktion, dem sich keiner mehr entziehen kann, ein Echo der totalen Vergesellschaftung, die den Menschen überhaupt keinen Spielraum mehr lässt, die den Menschen bis in seine psychische Innenausstattung hinein ergreift. Totale Vergesellschaftung, die niemanden mehr draußen lässt. Und in diesen vereinheitlichten Arbeitsprozessen im Kapitalismus sind Menschen universal fungibel. Sie werden austauschbar. Sie werden reduziert auf ihren funktionalen Charakter im Erhalt des Ganzen. Also die Einzelnen werden nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer individuellen Besonderheit betrachtet, sondern als austauschbare Rädchen in der Erhaltung des Ganzen. Und dass natürlich dann die Auswechslung oder die Ersetzung der Ideologie des Individualismus, die Ideologie des Individualismus, die im 19. Jahrhundert in den Einzelnen lauter Robinson Crusoes gesehen hat, die sich aus sich heraus die Welt schaffen könnten, ohne die Gesellschaft in Betracht ziehen zu müssen, ohne die gesellschaftlichen Bedingungen im Hintergrund zu haben. Diese Ideologie des Individualismus war angemessen für den liberalistischen Kapitalismus. Für den Kapitalismus im 20. Jahrhundert war das nicht mehr angemessen. Sondern da wurde diese Ideologie überdeckt von der Ideologie des Kollektivismus, und das ist also, kann man sagen, eine Begleiterscheinung der Entwicklung, der Vereinheitlichung der kapitalistischen Produktion. Und genau darin, in dieser Vereinheitlichung, genau in dieser in diesem Identitätszwang vollzieht sich auch die Reproduktion der Ordnung, die Reproduktion der Herrschaftsordnung. Also noch einmal wiederholend, dass diesen Punkt, das völkische Kollektiv, der Einheitswahn im völkischen Kollektiv ist die ultimative Wiederholung, die ultimative Übertreibung, Überspitzung und Bestätigung jener Tendenzen, die in der Gesellschaft ohnehin statthaben, die im Kapitalismus statthaben und die in der Massenkultur statthaben. Das ist der wichtige Punkt. Das ist die ideologische Überzeichnung, die in diesen Ideologien statthat. Und das ist natürlich, setzt natürlich auch voraus, wenn wir davon ausgehen, dass Antisemitismus, Nationalismus und Sexismus Ideologien sind, dann setzt das voraus, dass sie, indem sie den Klassenantagonismus umdeuten, einen Rassenantagonismus, dass da durchaus eine Ahnung da ist, dass ein Antagonismus die Gesellschaft durchherrscht. Nur es wird nicht wahrgenommen, welcher Antagonismus das genau ist, wo die Konfliktlinien genau verlaufen. Und in dem Sinn ist Antisemitismus Ideologie im strengen Sinn, weil die Ahnung eines Konflikts, die wahre Ahnung, ein Fünkchen Wahrheit, ich sage es ungern, aber ein Fünkchen Wahrheit ist insofern da, als die Ahnung da ist, da ist ein Konflikt in der Gesellschaft. Und um aber den Konflikt in der Gesellschaft auf eine Art und Weise lösen zu können, die etablierte Ordnung nicht in Frage stellt, werden Ideologien wie Antisemitismus und Nationalismus und Antisemitismus, Sexismus herangezogen. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Sie können mir da auch durchaus immer Zwischenfragen stellen, wenn ich da zu abstrakt vielleicht auch drüber gehe, über diese Dinge. Die Frage wäre immer noch, dieses, okay, wenn es entsteht, wo? Oder auf welcher Ebene? Also wir haben doch so arbeitsteilige Gesellschaften, vielleicht das mit Es entsteht auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es entsteht vor allem aber auch in der Arbeitswelt, weil unsere Gesellschaft immer noch über Arbeit natürlich sich reproduziert. Und es entsteht immer noch im Ausschluss von bestimmten Menschengruppen aus der Produktion oder in der Betrachtung bestimmter Arbeiten als nicht produktiv. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, der dann auch Antisemitismus und Sexismus verbindet. Dass die Arbeit von Juden und Jüdinnen und die Arbeit von Frauen als nicht produktiv gilt, sondern als im Falle von Frauen reproduktiv und im Fall von Juden und Jüdinnen der Zirkulationssphäre angehörend und also nicht zum gesellschaftlichen Reichtum beitragend, sondern ausbeutend. Aber ich komme auf diesen Punkt komme ich dann später nochmal zurück. Weil nämlich ein wichtiger Punkt, bevor ich da auf das ökonomische Verhältnis eingehen möchte, ist ein wichtiger Punkt Natur als Ideologie. Die Naturverhältnisse, die hier eingeführt werden, in diesen Ideologien, die sind untrennbar von diesen Ideologien. Natur wird selbst zur Ideologie. Die falsche Einheit steht es auch neu bestätigt. Und wir sehen in dieser Widersprüchlichkeit und Uneindeutigkeit, die den Antisemitismus und den Sexismus kennzeichnen, gerade auch diese widersprüchliche Identifizierung von Frauen und Juden und Jüdinnen mit Natur auf der einen Seite und mit Unnatürlichkeit und Antinatur auf der anderen Seite. Lassen Sie mir das ein bisschen erklären. Dass Frauen mit Natur identifiziert werden, ist, glaube ich, jetzt nicht so schwierig zu erklären. Frauen werden zurückgebunden auf die Prokreation, aufs Kinderkriegen, auf die Reproduktion. Das ist zunächst mal das Bild von Weiblichkeit, das in der bürgerlichen Gesellschaft vorherrschend ist. Demgegenüber sind Juden und Jüdinnen eher mit Zivilisation identifiziert, mit Urbanität, mit Modernität. Man könnte sagen, mit Unnatürlichkeit, mit Unauthentizität. Gleichzeitig aber ist es nicht ganz so klar. Also dieser erste Blick, dass Frauen so identifiziert werden in der bürgerlichen Gesellschaft, Juden und Jüdinnen so identifiziert werden, dass ist nämlich insofern komplexer, als auch Juden und Jüdinnen mit Natur identifiziert werden und bestimmte Frauengruppen mit Antinatur identifiziert werden. Man sieht, dass Juden und Jüdinnen mit Natur identifiziert werden, wenn man sich die Tiermetaphern anschaut, die im Antisemitismus an Juden und Jüdinnen herangetragen werden. Es ist kein Zufall und es ist kein Nebenprodukt in der nationalsozialistischen Propaganda, dass Juden mit Parasiten verglichen wurden, dass Juden mit Tiermetaphern wie Schlangen und so weiter belegt wurden. Es ist nicht einfach, es ist kein Zufall, dass Juden und Jüdinnen wie Vieh in Waggons gepfercht wurden und durch ganz Europa deportiert wurden. Es ist kein Zufall, dass Juden und Jüdinnen wie Parasiten vergast wurden. Man sieht hier, das ist eine Reduktion von Menschen auf ein Bild von Natur, auf eine Vorstellung von Natur, die das Unterste kennzeichnet. Es überhaupt nichts mehr Menschliches hat. Nicht umsonst sehen extreme Antisemiten in Juden und Jüdinnen überhaupt nichts Menschliches mehr. Und wo werden nun Frauen als mit Antinatur identifiziert? Das ist vor allem bei solchen Frauen und Frauengruppen der Fall, die ihrem zugeschriebenen Geschlechtscharakter nicht entsprechen. Die werden als unnatürlich, als antinatürlich und so weiter betrachtet. Und aber auch wiederum mit diesen Tiermetaphern belegten Schlangen, Raubtieren, der Vamp und so weiter. Das sind ganz durchgängige Bilder, die gerade auch um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine große Rolle spielten. Beide werden auch interessanterweise mit, also sowohl emanzipierte Frauen als auch Juden und Jüdinnen, mit ungeläuterter, ungeminderter, naturhafter, animalischer Sexualität identifiziert. Also wir haben hier den Widerspruch, dass Juden und Jüdinnen sowohl als natürlich als auch als unnatürlich gesehen werden. Und die Art und Weise, wie sie mit Natur identifiziert werden, mit welcher Form von Natur sie identifiziert werden, das ist wesentlich. Und das zeigt die Verbindung an zwischen den die zwischen diesen ausschließenden und auch mörderischen Ideologien. Sie werden nämlich mit einem Aspekt von Natur identifiziert, der das zu Beherrschende, das zu Manipulierende, das ohnehin schon am Boden liegende, das Brauchbare, das Material. Auf diesen Aspekt von Natur werden Frauen und Juden herabgedrückt, werden Frauen und Juden identifiziert. Das heißt also, Frauen und Juden werden als Material von Herrschaft gesehen. Das steckt dahinter. Werden in eine Position gebracht, die als nicht herrschaftsfähig gilt. Und deshalb können sie auch so identifiziert werden. Das hängt natürlich auch zusammen mit bestimmten Geschlechterkonstruktionen, es hängt zusammen mit bestimmten Männlichkeitskonstruktionen. Die Männlichkeitsbilder, die sich dabei auch produzieren, rekurrieren auch auf ein Bild von Natur, aber auf ein völlig anderes. Auf eine andere Abspaltung des Naturverhältnisses, nämlich die hehre Natur, Natur als Allmacht, Natur als das, was eigentlich in diesen Ideologien der Zivilisation überlegen sei. Damit wird Männlichkeit identifiziert und was für diese Männlichkeitsformen natürlich das Um und Auf ist, ist die strikte Trennung von Weiblichkeit. Es gibt hier keine Übergänge. Es gibt hier nichts Weibliches im Männlichen und es gibt nichts Männliches im Weiblichen. Das sind wirklich dichotome Gegenüberstellungen, wo das eine im anderen überhaupt keinen Ort hat. Völlig unversöhnliche Gegensätze. Und da ist es dann interessant zu schauen, welche Position nehmen Juden und Jüdinnen ein in diesen dichotomen Geschlechterkonstruktionen. Und da fällt auf, dass die gesamte Bilderwelt des 19. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts voll ist mit Bildern von effeminierten Juden und vermännlichten Jüdinnen. Und die effeminierten Juden sind nun nicht weiblich, genauso wenig wie die vermännlichten Jüdinnen männlich sind, sondern sie nehmen eine Zwischenposition ein. Sie opponieren also, gerade auch in dieser Konstruktion, gegen diese Gegenüberstellung, gegen diese dichotome Gegenüberstellung von männlich und weiblich. Sie sind also uneindeutig. Sie opponieren gegen diesen Eindeutigkeitszwang, gegen diesen Identitätszwang, männlich oder weiblich. Und das finde ich interessant, dass gerade diese Bilder, die eine Abwehr dessen, dass es anders gehen könnte, als in diesen dichotomen Formen zu denken. Die Zwischenposition, die sie einnehmen. Und diese Zwischenposition im Geschlechtlichen, weder männlich noch weiblich zu sein, diese Zwischenposition korrespondiert mit der Zwischenposition auch in ökonomischen Verhältnissen. Und ein wesentlicher struktureller Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Sexismus ergibt sich auf der Ebene der verzerrten Wahrnehmung kapitalistischer Produktion. Hier gelten Juden als Repräsentanten und Repräsentantinnen der Zirkulationssphäre. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass Juden und Jüdinnen der Zugang über Jahrhunderte hinweg, der Zugang zur Quelle des Mehrwerts, nämlich zum Besitz an Produktionsmitteln, verwehrt war. Und daraus entstand die Verallgemeinerung, dass alle Juden Banker seien. Natürlich sind nicht alle Juden Banker und nicht alle Banker waren Juden. So. Das wesentliche Moment aber, warum sich das auch so durchsetzen konnte, war eben, dass im Unterschied zu den nichtjüdischen Bankern und Kaufleuten, den jüdischen Bankern und Kaufleuten der Zugang zur Quelle des Mehrwerts verwehrt war, den anderen nicht. Die hätten sich anders entscheiden können. Die Juden und Jüdinnen in diesem Bereich nicht. Und, was dann auch damit zusammenhängt, eine Falschinterpretation kapitalistischer Ausbeutung. Sie wird nämlich fälschlicherweise in der Zirkulationssphäre angesetzt, nämlich dort, also als würde die Ausbeutung vom Händler stattfinden, der einfach willkürlich zu viel verlangen würde für die Waren, die er verkauft, und als würde nicht die Ausbeutung schon im Produktionsprozess stattfinden, als wäre die Mehrwertproduktion nicht Teil der kapitalistischen Produktion. Also die Identifikation von Judentum und Finanzkapital, die ist ja auch legendär, und das ist eben diese Verengung, diese Verkürzung, diese doppelte Reduktion. Einerseits, dass alle Juden Banker seien und zweitens und im selben Moment, dass die Banker und Kaufleute verantwortlich wären für die kapitalistische Ausbeutung. Und hinzu kommt als ganz wichtiges Moment, ich habe es schon angedeutet vorhin, dass die Juden in der Ära der sich formierenden Nationalstaaten als antinational galten, als nicht zugehörig zum Nationenprinzip, als das Nationenprinzip als solches infrage stellend. Und diese Wahrnehmung ist natürlich eine ideologische, wiederum eine ideologische Überdeckung des Klassengegensatzes im Nationalismus und im Antisemitismus. Die Trennung zwischen Industrie und Finanzkapital, die ist ja auch gerade im nationalistischen Jargon, in der nationalistischen Ideologie ein wesentliches Versatzstück. Und beide Sphären, Industrie und Finanzkapital, werden dabei nicht als Teile des Kapitalverhältnisses gesehen, sondern ganz als einander ausschließende Sphären gegenübergestellt. Und das wächst sich dann natürlich im Nationalsozialismus in die Unterscheidung zwischen schaffendem und raffendem Kapital aus, in die Unterscheidung zwischen produzierendem und ausgebeutetem Arier auf der einen Seite und parasitären, ausbeutenden Juden auf der anderen Seite. Das heißt also Ausbeutung, die negativen Seiten des Kapitalismus werden abgespalten und auf eine Form, auf eine Seite des Kapitalverhältnisses projiziert und dort festgemacht, im Finanzkapital. Während die andere Seite, also wir haben hier Finanzkapital, die andere Seite, das nationale Kapital, das Industriekapital, wird von all dem freigehalten, wird als produktiv gesehen, wird als zusammenhaltend, die Volksgemeinschaft unterstützend und so weiter gesehen. Das geht nur, indem diese Ausbeutungsverhältnisse, die natürlich im Kapitalverhältnis drinnen stecken, abgespalten werden und auf einen bestimmten Aspekt hin verengt werden. Nur so kann nämlich der Schein der geschlossenen Volksgemeinschaft aufrechterhalten werden, dadurch eben, dass Ausbeutung aus der Volksgemeinschaft hinaus eskamotiert wird, ideologisch, und als etwas Fremdes gesehen wird, das von außen auf die Volksgemeinschaft einwirken würde, aber nichts mit der Volksgemeinschaft zu tun hat. Also etwas Internationales sei, als ein außerhalb der Nationengrenzen stehendes und die Nation bedrohendes gesehen wird. Also die Nation selbst ist dann im Grunde Opfer internationaler Machenschaften, wie man sie ja kennt aus verschiedensten Verschwörungstheorien. Ja, ich habe vorhin angesprochen, dass da auch gerade der Zusammenhang zwischen Sexismus und Antisemitismus sich in den ökonomischen Verhältnissen aufzeigen lässt. Und also wie wir hier sehen, Juden und Jüdinnen wurden aus der Produktionssphäre draußen gehalten. Und die Entwicklung, um das auf den Sexismus umzulegen, die Entwicklung des Kapitalismus war im Hinblick auf die Genderrollen auch dahingehend signifikant, weil es ein Aufbrechen, der Kapitalismus, ein Aufbrechen der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung mit sich gebracht hat. Weil die kapitalistische Produktion brauchte auch die Frauen in der Produktion. Gleichzeitig aber wurden Frauen draußen gehalten. Das heißt, Frauen in Österreich bis in die 70er Jahre hinein brauchten Frauen die Erlaubnis von ihren Ehemännern, um überhaupt arbeiten gehen zu dürfen. Man glaubt es ja nicht, aber das ist tatsächlich erst 30, 40 Jahre her, dass dieses Gesetz, 40 Jahre, dass dieses Gesetz abgeschafft wurde. Also diese Emanzipation von Frauen, die ja im Kapitalismus angelegt ist, diese Befreiung von Frauen aus den familiären Banden, diese Emanzipation wurde in sexistisch-antisemitischen Diskursen umgedeutet in eine jüdische Verschwörung. Eine jüdische Verschwörung gegen die arische Volksgemeinschaft, die da, Juden würden den Ariern das Frauenmaterial rauben. Solche Aussagen gibt es tatsächlich. Aber Hintergrund dieser ideologisch verzerrten Wahrnehmung weiblicher Produktivität ist die wiederum eine widersprüchliche Trennung von Sphären. Wir hatten schon einige Trennungen von Sphären hier, von Sphären, die eigentlich zusammengehören. die Trennung, die hier wichtig ist, ist jene zwischen öffentlich und privat. Die korrespondiert mit der Trennung zwischen Erwerbsarbeit und Hausarbeit. Und die strenge Dichotomie zwischen Produktion und Reproduktion ist im Grunde ein Produkt des sich formierenden Kapitalismus. Die war in vorkapitalistischen Zeiten so gar nicht gegeben, weil das die Produktion im Haus stattfand, im ganzen Haus. Und also die Privatsphäre und die öffentliche Sphäre hatten sich noch gar nicht herausgebildet, waren noch nicht getrennt. Auch das also eine Entwicklung, eine Begleiterscheinung des sich formierenden Kapitalismus, in dem im Kapitalismus dann produktive Arbeit eingeengt wurde auf marktvermittelte, wertschöpfende Arbeit. Und alle Arbeit, die dem nicht entsprach, galt nicht als produktiv. Das heißt, die Arbeit, die traditionellerweise durch die Geschlechterrollen, durch die traditionell übermittelten Geschlechterrollen von Frauen verrichtet wurde, Hausarbeit, Reproduktionsarbeit, galt als nicht produktiv. Ja, all diese Trennungen, öffentlich-privat, Lohnarbeit und Kapital, Hausarbeit und Care-Arbeit, all das hängt zusammen, all das ist im Kapitalismus so angelegt. Gleichzeitig aber ist im Kapitalismus auch angelegt, dass genau diese Sphären natürlich zusammengehören, ideologisch aber vermittelt sind. Und genau diese Vermittlung wird aber nicht gesehen. Es wird nicht gesehen, dass, dass die, beispielsweise die reproduktive Arbeit notwendig ist, um die produktive Arbeit überhaupt zustande kommen zu lassen. Ideologisch verbrämt schaut so aus, als würde die Arbeit, die wahre Arbeitskraft, fixfertig jeden Tag in den Arbeitsmarkt eingebracht werden, ohne dass sie zuerst auch mal reproduziert werden müsste. Das heißt also, das, was gesellschaftlich zusammengehört, wird getrennt. Und in der Frauenarbeit, die aber nicht als produktiv wahrgenommen wird, in der Frauenarbeit findet die Verbindung dessen statt, was gesellschaftlich getrennt ist, nämlich die Verbindung von Reproduktion und Produktion. Ich kürze da jetzt ein bisschen ab, um da noch auf das auf einen Moment einzugehen, das ich für wichtig halte, nämlich auch gerade jetzt im Zusammenhang mit dem mit den ökonomistischen Aufhängern von Antisemitismus und Sexismus. Diese ökonomistischen Aufhänger wie das Bild des Geldjuden, das Bild der materialistischen Frau, der verschwenderischen Frau, der schmuckbeladenen Jüdin und so weiter. All das sind eigentlich Bilder, die anzeigen, diese Bilderwelt zeigt an, dass Antisemitismus und Sexismus fixer Bestandteil des Warenfetischs sind, dass diese beiden nicht getrennt werden können. Also das genusssüchtige Weib, das verschwenderische Weib, der Geldjude, der Wucherer, all diese mit Geld verbundenen Bilder. Da fragt man sich, ja, woher kommt jetzt eigentlich diese Verstärkung auf die angebliche Geldgier der Juden und Jüdinnen und auf die komische, seltsame Verbindung, die zur Emanzipation von Frauen gezogen wird. Das die Frauenemanzipation als eine jüdische Verschwörung gesehen wird. Wie kommt es zu dieser Verbindung? Weil, ich meine, Geldgier ist ein allgemeines Phänomen im Kapitalismus, ist Ausdruck der Fetischisierung des Äquivalents, Fetischisierung des Geldes und ist somit eigentlich ja, der warenproduzierenden Gesellschaft dem Warenfetisch zu innerst zugehörig. Und genau diejenigen, die am geldgierigsten sind, werfen anderen vor, dass sie geldgierig seien. Warum aber ist das so? Und das ist ein komplexes Problem. Und daran sieht man auch, wogegen sich eigentlich, dass das Antisemitismus eine verkürzte, falsche Revolte ist. Und ich möchte das ein bisschen ausführen. Es kommt nämlich im Kapitalismus nicht auf den Gebrauchswert an, sondern auf den Tauschwert. Und daran sieht man schon die Bedeutung des Geldes, die Bedeutung des Äquivalents, der Tauschwert, der sich in den fortgeschrittenen Gesellschaften in der Äquivalenzform des Geldes ausdrückt. Gesellschaft als universaler Funktionszusammenhang ist in der bürgerlichen Gesellschaftsform über den Tausch vermittelt. das universale Tauschverhältnis ist jenes Medium, über das die Einzelnen in die Vergesellschaftungszusammenhänge hineingezogen werden, in den universalen Funktionszusammenhang von Gesellschaft hineingezogen werden. Der Tausch ist aber vermittelt, klar, übers Äquivalent, über das Geld. Das abstrakte Signifier, Geld, so nennt es Marx. An einer anderen Stelle nennt Marx das Geld auch den radikalen Leveler. Was wird da gelevelt? Was wird da eingeebnet? Nämlich nach Marx, und darin kann man ihm gut folgen, der Leveler von persönlicher Abhängigkeit. Das heißt, persönliche Abhängigkeitsverhältnisse werden aufgelöst in abstrakten Tauschbeziehungen, und diese abstrakten Tauschbeziehungen sind über festgelegte Vertragsbedingungen reguliert. Das ist ein massiver Fortschritt, massiver zivilisatorischer Fortschritt, weil dadurch vermittelt persönliche Herrschaftsverhältnisse abgelöst werden von unpersönlichen Herrschaftsverhältnissen, vom Gesetz. Das heißt, feudale Gesellschaftsverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse werden abgelöst von bürgerlichen Herrschaftsverhältnissen, die vermittelt sind übers Gesetz, und den Gesetzen müssen sich auch die Herrschenden beugen. Also ein bürgerlicher Herrschender kann nicht einfach herangehen und jemand anderen erschlagen. Wo es gemacht wird, verstößt er gegen das Gesetz. Das heißt, die abstrakten Herrschaftsverhältnisse, die sich im bürgerlichen Zeitalter herausbilden, wären überhaupt nicht denkbar ohne die Realabstraktion, die im Kapitalismus stattfindet. Die Abstraktion in der Kapitalform von der Substanz weg zum abstrakten Signifier Geld. Das sind Bewegungen, gesellschaftliche Verhältnisse, die in eins zu sehen sind. Und besonders interessant wird dann schon das Stereotyp des Geldjuden. Im Bild des Geldjuden, in dem das unpersönliche Machtmedium Geld personalisiert wird, zurückgebunden wird auf eine Person, resubstantialisiert wird sozusagen, konkretisiert wird im falschen Sinn. Also abstrakte Verhältnisse, das ist der Hintergrund, abstrakte Herrschaftsverhältnisse werden rückübersetzt, rückgebunden in persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, in persönliche Herrschaftsverhältnisse. Also die Resubstantialisierung des abstrakten Machtmediums Geld, diese Resubstantialisierung findet im Bild des Geldjuden statt. Das ist auch schon, genau dieser Mechanismus ist nachgezeichnet in der Dialektik der Aufklärung. Dieser Mechanismus ist auch nachgezeichnet bei Jean-Paul Sartre, der dem Antisemiten eine Unfähigkeit attestiert hat, mit abstrakten Eigentumsformen überhaupt umzugehen. Abstrakten Eigentumsformen sind nicht substantialisierte Eigentumsformen. Der Sartre auch den Antisemiten eine Hinwendung zu vorkapitalistischen Formen der Akkumulation zugeschrieben hat und ein mythisches Verhältnis zum Eigentum. Und das lässt sich im Bild des Geldjuden eigentlich ganz gut nachvollziehen. Der zivilisatorische Entwicklungsschritt vom Grundeigentum zum frei flottierenden Kapitaleigentum, nämlich zum Finanzkapital, mit dem Juden und Jüdinnen identifiziert werden im Antisemitismus. Dieser zivilisatorische Entwicklungsschritt wird im Antisemitismus nicht nachvollzogen, sondern wird wiederum personalisiert in der Figur des Juden, in der Figur des Geldjuden. Und dahinter steht, dass das Eigentum eigentlich in der im verkürzten Antikapitalismus nicht in Frage gestellt wird. Im verkürzten Antikapitalismus, im Antisemitismus nicht in Frage gestellt wird. Sondern es wird eine bestimmte Form von Eigentum in Frage gestellt. Und genau diejenige Form von Eigentum, die am weitesten fortgeschritten ist, in der Geldform, die sich also so weit abstrahiert hat, dass sie im Grunde von allen ergriffen werden könnte. Das heißt, in der Geldform steckt im Grunde die Möglichkeit der Aufhebung der Eigentumsverhältnisse drin. Und das ist diese komplizierte diese komplizierte Denkbewegung, die im Antisemitismus rückgängig gemacht werden soll, resubstantialisiert werden soll. Im Unterschied zum Grundeigentum kann das Kapitaleigentum von, was nicht gerade auch in Produktionsmitteln gebunden ist, sondern das frei flottierende Finanzeigentum, grundsätzlich mal von allen ergriffen werden. Es ist nämlich, hat sich von der Substanz gelöst. Und genau, und das ist eben das Wichtige dann, dass die Revolte des Antisemitismus sich genau gegen diesen Aspekt des Eigentums wendet. Gegen den Aspekt des Eigentums wendet, der die Aufhebung der Eigentumsverhältnisse anzeigt. Während das Eigentum in der substantialisierten Form, an dem soll festgehalten werden. Das sei das Verwurzelte, das ist das, das zum, dem Volk Zugehörige und so weiter. Und das Bedürfnis, das Kapital oder das Geld zu resubstantialisieren, das durchzieht ja im Grunde unsere Alltagswelt. Man braucht ja nur schauen, wie das Geld ausschaut. Ja? Wenn wir uns die Münzen anschauen, die Euro-Münzen, da haben wir vorne auf der Vorderseite das abstrakte, universale, die Ziffer. Abstrakt, also was Abstrakteres als Ziffern gibt es nicht. Und auf der Rückseite die Substantialisierung. Auf der Rückseite haben wir dann römische Triumphbögen, haben wir Bundesadler, haben wir Köpfe von Königen, Marianne und so weiter. Also da sieht man, dass diese Resubstantialisierung auch in der Alltagswelt statt hat. Und diese Resubstantialisierungsbestrebungen sind im Antisemitismus nochmal viel, viel stärker hervorgekehrt. Das ist ein Punkt, den ich finde, dass der im Antisemitismus ganz zentral ist, gerade da, wo es um die ökonomistischen Aufhänger von Antisemitismus geht. Und genau da lässt sich auch dann erklären, warum dieses Bild des Geldjuden, das so anachronistische Bild des Geldjuden, nach wie vor so eine Wirksamkeit hat, selbst wenn es heute vielleicht nicht mehr Geldjude heißt, sondern heute die gesamte Wut sich gegen den Börsenspekulanten, gegen den Börsenspekulanten richtet. Ja? Genau vor diesem Hintergrund muss man solche Wut auch betrachten und dann richtig einordnen. Also die von der Substanz abstrahierte Form des Kapitals ist das zersetzend, während das Geld ist schmutzig, während sogenannte produktives Kapital vergötzt wird. Gut, resümierend, Unproduktivität, Materialismus, Geldgier, diese Komponenten waren im antisemitisch-sexistisch verbrämten Diskursen auch mit Vorliebe als jüdisch und gleichzeitig als spezifisch weibliche Eigenschaften gedacht. Die Verbindung wird deutlich in der Desavouierung der Emanzipation, ich habe es bereits erwähnt, als Zitat, jüdisch-demokratisch-feministischer Mann, Mammongeist. Emanzipation als jüdisch-demokratisch-feministischer Mammongeist, eine beseelte Verschwörung gegen den nationalen und völkischen Heldengeist. Ein weiteres Zitat, das hier ich Ihnen noch vorlesen möchte, von Gottfried Feder, ein Vordenker des Nationalsozialismus: Durch die Kräfte der sexuellen Demokratie hat der Jude uns die Frau gestohlen. Unsere Jugend muss sich erheben, um den Drachen zu töten, damit wir von Neuem die heiligste Sache der Welt erlangen können, die Frau als Jungfrau und Dienerin. Verschwörungstheorie pur, Verschwörungsfantasie, in der sowohl Juden als auch Frauen eine geheime Macht zugesprochen wird. Und das ist der letzte Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Eine weitere Uneindeutigkeit. Wir hatten die Uneindeutigkeit in der Zuordnung zu natürlich oder unnatürlich. Wir hatten die Uneindeutigkeit in der Zuordnung zu in der ökonomischen Zuordnung. Und wir haben eine weitere Uneindeutigkeit oder eine Überblendung von Widersprüchen, nämlich die Paradoxüberblendung von Schwäche und Übermacht in ein und demselben Objekt. Frauen und Juden, und das macht sie aus, und das unterscheidet auch den Antisemitismus ganz wesentlich vom Rassismus, dass das Objekt im Antisemitismus so widersprüchlich gezeichnet wird. Auf der einen Seite wird der Jude als schwach gezeichnet, was sich ausdrückt auch in den Körperkonstruktionen, die damit einhergehen, was sich ausdrückt in den Naturmetaphern, was sich ausdrückt in den Zuschreibungen, dass die städtische Lebensweise eine schwächliche Gestalt mit sich bringen würde. Und gleichzeitig wird aber der Jude auch als unheimlich mächtig imaginiert, als internationaler Verschwörer, allmächtig, die Marionettenspieler, pulling the strings, so. Das ist in der Verschwörung, in den antisemitischen Verschwörungstheorien das Bild des Juden. Er wird als allmächtig imaginiert, aber interessanterweise gegen die wirklich Mächtigen in der Gesellschaft, und nur gegen die wirklich Mächtigen in der Gesellschaft, verhalten die Antisemiten und Antisemiten sich autoritär unterwürfig, nicht gegen die Juden und Jüdinnen. Also eine geheime Ahnung, dass Juden gar nicht übermächtig sind, ist da schon mit drin. Eine geheime Ahnung, dass man gegen Juden jederzeit losschlagen kann. Eine geheime Ahnung, dass Juden eigentlich nicht stark und übermächtig sind. Das ist da drin. Und das ist die Überblendung von Schwäche und Übermacht in einem und demselben Objekt. Das sich dann auch verbindet mit sexistischen Bildern im rassistischen Wahn und dessen Postulat der Reinhaltung des Blutes. Und da ist genau dann auch in diesen wahnhaften Diskursen sind es die Frauen, die dem sogenannten Rassenschänder Zugang zur Volksgemeinschaft eröffnen. Und dadurch aber natürlich auch eine Macht ausüben über das völkische Kollektiv. Und diese Macht können sie aber nur ausüben, weil sie von natürlicher Schwäche gekennzeichnet seien und sich nicht abgrenzen könnten und den Feind, den wahren Feind, nicht erkennen könnten. Also man sieht hier diese ganz verqueren Konstruktionen von Schwäche und Übermacht, die aber notwendig sind, um das ganze Konstrukt überhaupt so aufrecht erhalten zu können. Gut, ich mache hier mal einen Punkt und vielleicht haben Sie ja auch die eine oder andere Frage. Danke für die Aufmerksamkeit. Könnte das bezüglich der Rassenschande fragen? Ich fand es sehr interessant. Sie haben das Zitat vorgelesen und es ist ja so vorgekommen, dass die Frau als aktiver Part überhaupt nicht war. Das heißt, haben die, also die Frau war ja per se nur Opfer sozusagen von dem Rassenschänder oder so, aber dass es eine Frau gegeben hat, die Rassenschande mit jetzt einem sogenannten arischen Mann betrieben hat, gab es das nicht oder gab es das auch? Oder hat sozusagen die Nationalsozialisten die Sexualität der Frau eben negiert, dass sie gesagt haben, okay, das sind eigentlich nur die Männer, die daraus gehen, oder kann man das nicht so sagen? Naja, die Frau ist natürlich auf der einen Seite, die ist schon als Verführende gedacht gewesen, aber so als naturhaft Verführende. Ja, da war keine subjekthafte Agency dahinter, weil der Subjektstatus Frau noch generell aberkannt wurde. Von daher ist es eher so eine Reaktion, sie konnte gar nicht anders, weil sie ja von ihrem Geschlechtscharakter natürlich so dispositioniert wäre, dass sie so oder so handelt. Also es wird, aufgrund ihrer Schwäche ist sie verführbar. Das ist sozusagen, so wurden Frauen generell, überspitzt dann auch im Nationalsozialismus gesehen. Die verführbar, man sieht das in so vielen Bildern, gekreuzigte Frauen oder so, ja, die sind Opfer. Opfer im doppelten Sinn. Opfer von Victim und Sacrifice. Ja, also die werden auch so bildlich geopfert. Und dann Frauen, die natürlich dann massive Wut hervorgerufen haben, waren diejenigen, die Rassenschande absichtlich begangen haben und die dafür ins KZ kamen. Es gibt viele Erzählungen von KZ-Insassen und Insassinnen, dass diejenigen, die aufgrund von Rassenschande im KZ waren, am allerschlechtesten behandelt wurden und gleichzeitig aber am solidarischsten waren mit anderen. Also Rassenschande begangen zu haben, ist natürlich ein Opponieren gegen das System. Und das wurde bestraft und das wurde auch von anderen Häftlingen im KZ nicht immer so, diese Häftlinge hatten es auch im KZ nicht leicht. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage ist. Nicht ganz, ja. Das ist so. Aber ich wollte ja, aber ich versuche es nochmal vielleicht im Schleppers, dass man sozusagen die, mich würde halt noch explizit interessieren, wie Nationalsozialisten die Sexualität der Frau und jetzt im Allgemeinen und speziell der jüdischen Frauen sehen. Das ist eine sehr interessante Frage, weil nämlich es auffällig ist, dass die Ambivalenz, die im Bild der Frau auch drin liegt, gerade auch in den 20er Jahren, wenn man sich das so vorstellt, die Frau als Verführerin, die Weiblichkeit als etwas Gefährliches und als etwas Begehrendes und etwas Begehrliches. Genau diese Verbindung tritt im Nationalsozialismus, in der nationalsozialistischen Bilderwelt sukzessive in den Hintergrund. Und das heißt also auch, dass das Weiblichkeitsbild im Nationalsozialismus viel weniger widersprüchlich gezeichnet wird, viel weniger ambivalent ist, eingeengt wird auf das offizielle Frauenbild, auf die Schiene, die saubere Kameradin des Arias. Das ist das offizielle Frauenbild des Nationalsozialismus, die Volksgemeinschaft permanent reproduzierende Frau, saubere Frau, unerotisch, asexuell. Und gleichzeitig wird auch das Jüdische nicht mehr an Frauenbildern so sehr festgemacht, sondern an Männlichkeitsbildern. Das heißt also, es ist schwierig, das einzuschätzen. Warum ist das so? Ein Erklärungsmodell wäre, dass das Frauenbild als unambivalent gebraucht wurde. Das Frauenbild unambivalent in dem Sinn, dass Frauen ganz und gar Teil der Volksgemeinschaft sind und nicht dagegen opponieren und nicht da auf der Seite sozusagen irgendwelche andere Richtungen gehen. Und wenn das Jüdischsein weiterhin mit so Weiblichkeitsbildern verbunden worden wäre, dann hätte es kein nicht ambivalentes Frauenbild gegeben. Ich weiß nicht, ob das ungefähr jetzt ich nicht klar ausdrücken konnte, was ich meine. Nein? Doch. Ja, ich fand das auch nämlich besonders spannend, dass es im Nationalsozialismus zu einem Zurückdrängen der Jüdinnenbilder, die kam. Die Jüdinnenbilder, die vorher in den 20er Jahren, in den 10er Jahren, auch im Ende des 19. Jahrhunderts so vorherrschend waren. Und die in diese Jüdinnenbilder die gesamte Ambivalenz hineingelegt wurde. Die Frau als die Verführende und Verschlingende. Das gab solche Frauenbilder gab es im Nationalsozialismus nicht mehr. Die Frau im Nationalsozialismus wurde nicht mehr als verführend und verschlingend gezeichnet, sondern als verfügbar. Sie war für die Volksgemeinschaft verfügbar. Konnte also auch nicht mehr das Begehren auffangen, bildlich. Weil in diesen sexistischen, misogynen Bildern, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert errichtet wurden, da steckt ja natürlich auch drin das Begehren, dass die versagten Triebregungen von Seiten derer, die solche Bilder produzieren. Das wird dann abgespalten in diese Frauenbilder. Das sind Wunschbilder, diese Frauenbilder, sind im Grunde Wunschbilder. Und das heißt also, wenn diese Wunschbilder sukzessiv in den Hintergrund gedrängt werden, heißt das, dass der Volksgenosse auch nicht mal mehr außerhalb der Volksgemeinschaft fühlen durfte, sondern musste auch fühlend innerhalb der Grenzen der Volksgemeinschaft bleiben. Ich habe noch ganz andere Frage, nämlich, wenn es um Sexismus gegangen ist, sind ganz oft Aspekte gebracht worden, wo sich Sexismus gegen Frauen richtet, die eben nicht in zugewiesener Bild sprechen. Entschuldigung, die was? Nicht in zugewiesener Bild sprechen. Ja. Also das war bei der Natur so, also das war mit diesem Gleichsetzung eh ganz klar. Und die aber sind natürlich gleichsetzung, sind nur die, die sich quasi eben nicht fühlen müssen. Und das ähnlich war es auch bei der Konzeption von Arbeit, wo sie ja in diesen realen Widerspruch von Produktion und Reproduktion und von Sexismus betroffen sind, vor allem die dann in der Fabrik arbeiten können. Die was? Die dann in der öffentlichen Sphäre eintreten. Und das wäre jetzt meine Frage, weil Sexismus betrifft jetzt nicht nur, das ist nicht nur Frauen bezogen, die sich dem Bild widersetzen, sondern die Sphären und die Dinge, die den Frauen zugewiesen werden, sind ja real und weniger macht. Klar. Klar, das ist klar. Mir ging es aber darum, wo sich die Überschneidungen mit Antisemitismus ergeben. Und die Überschneidungen in der sexistischen Bilderwelt, mit der antisemitischen Bilderwelt, ergeben sich dort, wo widerspenstige Frauen betroffen sind. Die ergeben sich weniger dort, wo es um Frauen geht, die vordergründig ihrem zugeschriebenen Geschlechtscharakter entsprechen. Die sind da weniger auffällig. Was nicht heißt, dass die nicht von Sexismus betroffen werden. Das ist klar. Und dass Sexismus natürlich, und wenn es um Schwäche geht, wenn es um Übermacht geht, dass natürlich Sexismus dazu führt, dass Frauen tatsächlich eine weniger machtvolle Position in der Gesellschaft innehaben, das ist klar. Ja. Das wird aber dann ideologisch noch einmal gegen die Frauen ausgelegt. Dass sie ja, weil sie schwächer sind, dass ihnen das als Naturverhältnis ausgelegt wird und nicht zurückbezogen wird auf die, genau. Aber die sollen ja schwächer bleiben, oder das ist ja das Ziel davon, den Gegensatz dazu so zu fassen wie das Jüdische, weil das Jüdische soll ja auch genau nicht so bleiben, also es ist nichts Erstrebenswertes, während ja die Frau als schwaches Objekt eh so ist, wie man sie haben will. Ja, ja, genau. Mhm. Da war noch. Ja, eben zu diesen Naturverhältnissen, die den Ideologien, die den Objekten zuschreiben. Ich glaube, Sie sind nicht darauf eingegangen, aber ich werde nochmal nachfragen. In welchen Verhältnissen Sie die ideologischen Subjekte zur Natur sehen? Also, die Ideologie setzen. Und wie sie, ja. Diejenigen, die da so projizieren und diejenigen, die da. Ja, und ich glaube, danke für die Frage. Das ist nämlich, glaube ich, zu wenig klar herausgekommen, dass es natürlich der Hintergrund ist, die Beherrschung der inneren Natur. Innere Natur, sprich Triebe, Wunschregungen, Bedürfnisse und so weiter, die Einzelnen in sich selber verspüren und die sie aber unterdrücken müssen, um in der Gesellschaft vorwärts zu kommen. Bei Freud ist das in Unbehagen der Kultur, in der Kultur ist das recht gut nachgezeichnet, wie diese Beherrschung der inneren Natur notwendig ist, um überhaupt den Schritt aus der Natur, aus dem Naturstand in den Kulturstand machen zu können. Das heißt, der erste Schritt, die erste Trennung von Natur und Kultur ist überhaupt mal, dass der Mensch sich als von Natur getrenntes Wesen wahrnehmen kann. Das heißt aber auch, dass er seine eigenen unmittelbaren Bedürfnisse in den Griff kriegt. Und das ist nun Voraussetzung von Zivilisation. Die Frage ist nur, bis zu welchem Grad muss das gehen? Und die Frage ist, mit welcher Vehemenz muss das gehen? Und die Frage ist, ist dieser Aufschub von Triebregungen, der gefordert ist, ist das ein Aufschub oder ist das ein Verbot von Triebbefriedigung? Und es wird den Menschen klar vorgegaukelt, es wäre ein Aufschub. Irgendwann könnten sie dann schon mal auch ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen nachgehen. In Wahrheit aber ist es ein Verbot, weil es kommt in den seltensten Fällen so weit. Also die wenigsten sind in der Lage, dann tatsächlich ihre Wünsche und Bedürfnisse sich irgendwann mal zu erfüllen. Also das mal jetzt so der Hintergrund, was in den Menschen allgemein vorgeht. Das betrifft uns ja alle. Wir alle müssen unsere Triebregungen kanalisieren, unterdrücken, in andere Richtungen ablenken, um überhaupt sozusagen zu einer gesellschaftlichen Entwicklung beitragen zu können. Künstlerische Betätigung wäre ohnehin nicht denkbar. Man nennt das auch Sublimierung. Aber was dann in diesem Naturverhältnis, das sich im Antisemitismus, in diesem falschen Naturverhältnis, das sich in Antisemitismus und Sexismus abzeichnet, was da nochmal wesentlich ist, ist die Enttäuschung und die Wut derjenigen, die da so projizieren über ihre nicht erfüllten Triebregungen. Das steckt mal. Und diese Wut ist aber auch nicht, wird auch nicht so ganz bewusst. Ja, sie ist nicht unbewusst, ist aber auch nicht ganz bewusst. Wenn sie bewusst wäre, dann könnte sie auch zurückgeführt werden auf ihre eigentlichen Ursachen, nämlich die gesellschaftlichen Ursachen, die in Herrschaft liegen. So aber werden die eigenen Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden können, irgendwo anders als befriedigt imaginiert. Der da leistet sich was, was ich mir nicht leisten kann. Der da arbeitet nicht. Die da lässt sich's nur gut gehen und so weiter. Das sind genau diese Stereotypen, die Rassismus und Antisemitismus durchziehen. Wir kennen es hauptsächlich aus dem Rassismus, dass die von Rassismus Betroffenen als faul gelten. Als Naturvölker sind faul. Zuerst mal werden sie auf Natur reduziert und dann gelten sie auch noch als faul. Im Antisemitismus ist das aber auch so, man weiß das heute vielleicht nur nicht mehr so genau, weil der Antisemitismus zunehmend latent auftritt. Aber wenn Sie mal Gelegenheit haben, die Studien des Instituts für Sozialforschung zu Antisemitismus nach 1945 zu lesen, Schuld und Abwehr heißt das, da haben Sie das alles da. Dass die Juden faul sind, dass die Juden nicht arbeiten, dass die Juden nicht produktiv sind. Also genau das, was auch ins Ökonomische da so reingeht. Die sind nicht faul, die tun nichts, die lassen sich's gut gehen. Und hier ist die Verbindung zwischen dem ökonomistischen Vorurteil, dass Juden nicht produktiv seien, mit dem Vorurteil, das mit Natur als Ideologie zu tun hat. Dass Juden und Jüdinnen sich natürlichen Bedürfnissen einfach hingeben würden. Die Vorstellungen einer animalischen Sexualität, die da vorgebracht werden, geht ja auch in diese Richtung. Ja, im Dritten Reich waren die Juden als feministischer betrachtet. Werden sie auch als gefühllos oder zu viel empfindlicher betrachtet? Ich meine, dass ich frage, weil Frauen sind eine Bedrohung, insofern sie keine Gefühle zeigen und keine Ehre haben. Und sie können ihre Geliebten für Geld betrügen. Und andererseits ist auch die Frau eine Bedrohung, weil sie keinen Widerstand zu ihren Gefühlen zeigen kann. Und meine Frage ist, welcher Aspekt von dieser feministischen Seite hat der Jude genommen? Im Nationalsozialismus. Definitiv den Aspekt, oder definitiv ist auch wieder schwierig, aber ich würde mal sagen, den Aspekt der Gefühllosigkeit, der Blutlosigkeit. Es ist nicht nur so, dass das Juden Rassefremdes unter Anführungszeichen Blut hätten, sondern sie werden auch als blutlos imaginiert. Also völlig gefühllos, herzlos, unmenschlich, nicht menschlich. Also gerade diejenigen, die sich da mit besonderer Kälte, Gefühlskälte ausweisen, indem sie Menschen ausrotten, diejenigen, die sie ausrotten, als gefühllos und herzlos und so weiter darstellen. Und den Widerspruch, auf den sie, oder dieses Überblenden, auf das Sie angesprochen haben, dass Frauen gefürchtet werden, weil sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen und gleichzeitig gefürchtet werden und verabscheut werden, wenn sie angeblich keine Gefühle haben, das finde ich auch ganz bezeichnet und ganz besonders wichtig in diesen widersprüchlichen Zusammenhängen, die sich da ergeben. Weil dann nämlich jeweils bestimmte Bedürfnisse in einer bestimmten Richtung abgespalten werden können und mit bestimmten Frauenbildern in Verbindung gebracht werden können. Einmal ist es die Frau als die Gefühllose, der Vamp, die ihr, wie Sie sagten, ihren Mann gegen Geld betrügt. Nochmal ärger ist es dann im Bild der Prostituierten. Es gibt kaum eine Frauengruppe, die so desavouiert ist in der bürgerlichen Gesellschaft wie die Gruppe der Prostituierten, weil die Männer so enttäuscht sind darüber, dass sie zwar einen Körper kaufen können, aber kein Gefühl. Und dann natürlich dieser Zusammenhang mit dem Gefühl freien Lauf lassen, wo eigentlich vielmehr auch die Angst dahinter steckt und da nochmal zurückkommend mit dem, was ist die Naturnähe derjenigen, die da so projizieren. Es steckt dahinter, dass die so Projizierenden selber Angst haben davor, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Deshalb fürchten sie es auch bei anderen. Reaktion auf diese drei Dimensionen, Sexismus, Antisemitismus und Nationalismus, als Folge der Methode sehen, das, die Geschichtlichkeit herauszuarbeiten, weil sie mittlerweile unter Heidmann und so weiter Bestrebungen gibt oder Realisierung auch davon, dass dieses Syndrom weiter aufzumachen, breiter im Sinne von einer Abwertung von Obdachlosen und so weiter. Ich denke, es ergeben sich da schon überall Querverbindungen hin zu anderen Formen von Diskriminierung und vor allem natürlich zu Homophobie, ganz zentral zu Homophobie. Und ich finde auch gerade das mit den mit der Abwehr von Obdachlosen, finde ich insofern einen interessanten Zugang und einen spannenden Zusammenhang, weil da natürlich das Wurzellose, das Heimatlose, das erzwungene, nomadische reinkommt, das verabschiedet und gehasst wird. Also die Obdachlose werden gehasst dafür, dass sie da etwas zwanghaft oder erzwungenermaßen tun, was gesellschaftlich verpönt ist. Nämlich das Nicht-Sesshaft-Sein, das Nomadische. Und gleichzeitig weiß man aber auch aus den Forschungen raus, dass das Nomadische gerade auch etwas ist, was erwünscht ist. Ich meine, das ganze Urlaubfahren mit dem Zelt und Wohnwagen, was ist das anderes, als dem nochmal irgendwie bisschen nahe zu kommen. Natürlich überhaupt nicht nahe zu kommen, aber ja. Und insofern, ja, man kann, und das finde ich das Fruchtbare an solchen Zugängen, wo man die Ähnlichkeiten und die Überschneidungen von solchen exklusiven oder ausschließenden Ideologien sich anschaut, dass man, wenn man jetzt nur Obdachlosigkeit anschauen würde und nur schauen würde, warum werden denn Obdachlose gehasst? Man kommt nicht wirklich weit. Hingegen, wenn man es in Konjunktion setzt mit anderen Ideologien der Ausgrenzung und dann schaut, was sind da die gemeinsamen Momente, dann kommt man schon viel eher auf eine Antwort. Dann kommt man viel eher auf die Ebene, die eigentlich auf die Motivationsebene, die darunter liegt, und dann auch in weiterer Folge auf die strukturelle Ebene der Gesellschaft. Also insofern, es ist nicht, auch aus meiner Sicht, nicht reduziert auf jetzt Antisemitismus, Sexismus und Nationalismus. Diese Trennung zwischen einer Klassenkampfideologie und einer Rassenkampfideologie sehr deutlich gemacht. Aber denken Sie nicht, dass heutzutage Antisemitismus stark mit einer Klassenkampfideologie verbunden ist? War es ja immer. Also Antisemitismus war ja immer mit einer verkürzten Kapitalismuskritik verbunden. Und das ist es auch heute noch. Verkürzten Kapitalismuskritik, die ich versucht habe darzustellen, in dem Sinn, dass Juden und Jüdinnen reduziert werden auf die Zirkulationssphäre und die Zirkulationssphäre als verantwortlich für Ausbeutung gezeichnet wird. Also wir haben hier diese doppelte Reduktion eben. Ja. Aber ich meine vielleicht noch stärker heute, denn diese jüdische Ghetto existieren nicht mehr und in der Zeit wurden die Mehrheit der Juden unter Armutsgrenze und die waren mit dem Volk gemischt. Heute ist das nicht der Fall und auch die religiöse Volksidentität ist nicht so klar. Und aber die Spekulation über einen geheimnisvollen finanziellen Kreis existiert noch. Mhm. Und ich denke, das ist das Basis gegenwärtiger Antisemitismus, mhm, und das kann auch eine Klassenkampfideologie erleben. Ja, interessant, was Sie da ansprechen, weil nämlich auch gerade, wie Sie, also Sie sagen es ja richtig, Juden und Jüdinnen waren ja über Jahrhunderte in Ghettos eingepfercht und waren da natürlich keine Banker und waren da keine Großkaufleute, sondern waren Handwerker. In den Städten waren sie Handwerker. Und auch in den Ghettos, wo sie zwanghaft zusammen gepfercht wurden, waren sie keine großen Handelsleute und keine Banker. Nichtsdestotrotz aber ist das Bild vorherrschend, dass Juden mit Geld und Zirkulationssphäre nur zu tun hätten und mit nichts anderem. Also das war von vornherein eine ideologische Konstruktion. Ob das Aber man sieht daran, dass die antisemitischen Stereotypen mit der Realität ganz wenig zu tun haben. Und das trifft auch heute, auch auf heute zu. Es ist also völlig egal, wie Juden und Jüdinnen tatsächlich leben. Das antisemitische Stereotyp richtet sich nämlich nach was anderem. Das antisemitische Stereotyp orientiert sich nach den Bedürfnislagen, emotionalen, nicht immer bewussten, am seltensten bewussten Bedürfnislagen der Antisemiten und Antisemitinnen. Das sind eben abgespaltene Imagines des eigenen, des Selbst. Und von daher ist es nicht recht sinnvoll, jüdische Realitäten mit antisemitischen Stereotypen gegenüberzustellen. Antisemiten wissen das im Grunde. Das hilft aber nichts. Ja? Antisemitismus ist nämlich kein Vorurteil in dem Sinn, dass man es ausräumen könnte, indem man einfach nur sagt, aber schaut's doch, das stimmt ja gar nicht. Ja. Sie meinen, auf jeden Fall hat man sich vorgestellt, dass die Juden und Nazis alle ihre Schätze wieder gefunden haben. Die Schätze? Ja, also im Sinn von, also die lebten in armen Häusern, aber die waren trotzdem frei. Ja, ja. Die Realität könnte das Vorbild, also das Einbild nicht genug prägen. Ja. Ja, aber da sieht man ja, welche Irrwege das antisemitische Stereotyp geht. Man sieht, dass die Juden arm sind, na, aber im Keller haben sie ihr Geld. So. Ja, das nicht. Ja. Also es hat, wie gesagt, mit der Realität genau gar nichts zu tun. Und, ja, aber die ökonomischen Verhältnisse, dass die nach wie vor wesentlich im Antisemitismus sind, das hat auch eine Studie ergeben, die wir gemacht haben am Institut für Konfliktforschung, zu Antisemitismus in Debatten um die Finanzkrise. Wird zwar nicht mehr offen gesagt, es wird nicht offen gesagt, der Jude ist der Ausbeuter, der Jude ist der Böse, schnappt den Juden, der hat das Geld, sondern es wird, es kommt mit anderen Codes, die aber so offensichtlich in die gleiche Richtung gehen, die altbekannten Codes, der Wucherer, der Spekulant, Wall Street, Ostküste, und so weiter. Also all diese Codes, die man aus der gesamten Diskursgeschichte heraus kennt, das wird in Anschlag gebracht. Und, das war ein besonders spannendes Ergebnis dieser bestimmten Studie, und das kommt auch hier, spielt auch in diese Zusammenhänge von Antisemitismus und Sexismus rein. Also wie gesagt, in diesen Debatten wurde alles war da, gesamte ideologische Diskurs war da, ohne dass ein einziges Mal das Wort Jude oder Jüdisch oder Judentum und so weiter gefallen wäre. Und dann gab es einen bestimmten Fall, wo das ganze Tabu aufbrach. Und das war, als es um die jüdische Bankerin Sonja Kuhn ging. Und über die Weiblichkeitsbilder, über die Weiblichkeitskonstruktionen, die da im Diskurs vorgebracht wurden, konnte plötzlich das Jüdische offen thematisiert werden. Also in Zusammenhängen, die mit Judentum und mit Weiblichkeit gar nichts zu tun haben, wie eben, war jetzt Sonja Kohn tatsächlich die Komplizin von Bernard Madoff oder nicht, hat sie einen Finanzbetrug begangen oder nicht, das ist ja unabhängig zu sehen davon, ob sie Frau oder Jüdin ist, aber genau darüber, es wurde debattiert in erster Linie, warum sie eine Perücke trägt, nämlich weil sie orthodoxe Jüdin ist. Es wurde debattiert, wie viele Kinder sie hat als orthodoxe Jüdin. Also man sieht genau da, wo von einer Frau die Rede war, war es plötzlich möglich, auch das Jüdische zu thematisieren. Das heißt, es gibt da Flanken, dass das Tabu ist brüchig, es kann jederzeit aufgebrochen werden, und Genderkonstruktionen sind so ein Punkt, wo das Tabu gerne aufgebrochen wird. Stehen dann im Vordergrund, stehen die Genderkonstruktionen, und mit diesen Gender-Konstruktionen kommt das ganze antisemitische Reservoir mit rein. Ich würde daran vielleicht die Frage anschließen, du hast ja jetzt so quasi Querschnitte gemacht, um die Ähnlichkeiten aufzuzeigen, und die Querschnitte waren ja zu ganz verschiedenen historischen Zeitpunkten, also anbrechende Moderne, manche kamen ja dann spezifisch für so einen rassistischen Antisemitismus im NS oder dann heute. Hast du das auch systematisch untersucht, quasi wie diese einzelnen Ideologeme also in ihrer Genese sich dann entwickeln, weil du ja vorher die Wandelbarkeit betont hast von Ideologien. Und genau, wie sich das dann quasi entwickelt hat, weil ich stelle mir vor, dass zu verschiedenen Zeiten ja wahrscheinlich auch die Konstellationen innerhalb dieses Syndroms unterschiedlich genau, sind. Genau, genau, genau. Ja, und eine zweite Frage, weil du hast ja auch gesagt, dass du dich quasi eigentlich mit den Leuten beschäftigst, die da projizieren, also mit den Antisemitinnen, mit den Sexistinnen und so weiter, hast aber ja trotzdem Betroffene interviewt. Welche Perspektiven hat es dir denn noch dazu gebracht, die du sonst quasi nicht gehabt hättest, mhm, oder wie konntest du das dann nachher wieder zusammenbringen? Zur ersten Frage, ja, natürlich diese, das heißt ja auch als Untertitel historisch-gesellschaftliche Konstellationen, das heißt, ich habe zunächst mal verschiedene theoretische Konstellationen mir näher angeschaut und das war eben einerseits das Naturverhältnis, das geschichtlich dargestellt, dann Anti-Intellektualismus, Geistfeindschaft, Druck zur Eindeutigkeit und Einheit, das ich hier auch dargestellt habe, sozioökonomische Fundierungsverhältnisse und politisch-gesellschaftliche Faktoren. Und dann habe ich nochmal mir genauer angeschaut die Körper- und Geschlechterkonstruktionen, in denen sich das manifestiert, in denen sich das Ineinanderspielen von Antisemitismus und Sexismus manifestiert. Und da habe ich dann historische Konstellationen aufgemacht, einerseits 19. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert, dann nochmal genauer angeschaut die Zeit des Nationalsozialismus und dann nochmal die Zeit nach 1945. Und das ergeben sich jeweils unterschiedliche Zusammenhänge. Also wir hatten das schon, dass die Weiblichkeitsbilder zunehmend ambiguisiert wurden, wenn es das Wort gibt, im Nationalsozialismus. Und dann aber nachher, nach 1945, kam die Ambivalenz wieder rein, wurde wieder instrumentalisiert, gerade auch im Schuldabwehrdiskurs. Die zweite Frage war es dann, warum die erlebensanalytische Frage? Ja, das ist eine gute Frage. Hat im Grunde forschungstechnische Hintergründe. Es war ein Forschungsprojekt, wo das sich angeboten hat, das zu machen. Und es hat dann schon nochmal auch interessante Aspekte eröffnet, nämlich im Hinblick darauf, wie zäh diese Stereotypen sich durchhalten, die im 19. Jahrhundert bereits da waren. Die Frau mit der Waffe, das ist so ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, Judith und Salome, denken Sie an Klimt und so weiter, wie das dargestellt wurde, dann auch um die Jahrhundertwende. Und genau diese Konstellation, dieses Bild, dass die Jüdin bewaffnet ist und dass die Jüdin rächend ist, also das wird alles in Verbindung gebracht, dann auch mit Schuldabwehrdiskursen und wie das dann die Frauen auch tatsächlich bereits in ihrer Schulzeit erlebt haben. Das ist dann schon aufschlussreich auch, dass man also sich dann nicht nur bewegt in einem ideologischen Raum, dass Antisemitismus und Sexismus nicht nur Ideologien sind, sondern dass ihnen tatsächlich reale Menschen zum Opfer fallen. Das ist dann schon auch nochmal ein Punkt, auf den man es zurückbinden muss, um eben nicht die Gefahr zu laufen, sich zu verlieren in Diskursen. Ja? Also Antisemitismus ist nicht nur ein Diskurs. Antisemitismus ist eine gesellschaftliche Praxis. Und wie die gesellschaftliche Praxis sich auswirkt, das sieht man an den Menschen, die dem zum Opfer fallen. Das war auch der Grund, warum ich das dann nochmal reingenommen habe. Warum kamst du in Begrifflichkeit antidemokratisch und nicht anti-emanzipatorisch oder antimodern? Antimodern ist es ja nicht. Eigentlich. Es ist antimodern und modern zugleich. Es ist eine antimoderne Reaktion auf die Moderne, die aber ohne die Moderne überhaupt nicht denkbar wäre. Anti-emanzipatorisch, ja, stimmt, ich habe das Antidemokratische von Adorno übernommen, ganz einfach. So. Ist das dann synonym zu sehen mit autoritär oder gibt es einen Unterschied? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich glaube, antidemokratisch geht noch mal weiter als autoritär. Ja. Würde ich sagen. Natürlich die Frage ist, naja. Was man unter demokratisch versteht. Ja, weil wenn die SPÖ beispielsweise sagt, es ist undemokratisch, wenn sie nicht an Regierung beteiligt wird, weil sie eine demokratisch gewählte Partei ist. Das heißt aber nicht, dass sie selbst demokratisch ist. Ja? Das kann auch was Undemokratisches demokratisch wählen. Also, ja, das ist schwierig. Das ist aber auch die Frage, was auf dem Platz mit autoritär gemeint ist. Ja. Ja, klar. Autoritär auch im Unterschied zu autoritativ, ja, weil die Autoritären sind ja die Unterwürfigen und diejenigen, denen die Autoritären sich unterwerfen, sind dann autoritativ. Ja, klar. Also es scheint sich irgendwie alles zu wenden, was quasi in der historischen Situation irgendwie gefangen ist, was bürgerliche Gesellschaft nicht mehr revolutionär, das steckt nicht fest. Alles, was aber aus ihnen selbst für sich hinausweist, wird quasi schon, kann man fast schon sagen, durch den Boden kritisiert, attackiert. Also im Kapitalismus quasi betauscht. Oder die vermeintliche Nicht-Natur, ich glaube, mal schauen. Vielleicht ist diese Angst oder diese vielleicht an diesem Transzendalen, also eine Möglichkeit von Sondalen, Ja, absolut, absolut. Also diese Ideologien haben halt auch das Wesentliche, die wesentliche Funktion der Stützung des Systems, so wie es ist. Und dass diejenigen Momente, diejenigen Strömungen, die im Bestehenden selbst heranwachsen und gegen das Bestehende sich wenden und das Bestehende im Endeffekt dann auch ja, über das Bestehende hinausgehen, dass genau diese Momente es sind, die dann die, an die sich dann Antisemitismus, Sexismus, Nationalismus, Rassismus, Ethnozentrismus, Homophobie und festmachen. Ja. Die systemstabilisierende Funktion dieser Ideologien. Ich habe noch eine Frage zur Funktion dieser ideologischen Formen, weil wenn die einzige Funktion ist, den realen Klassenantagonismus in der kapitalistischen Gesellschaft zu überdecken, das heißt, es ist eine klassenlose Gesellschaft, und erinnert das nicht ein bisschen so an Haupt-Nebenwiderspruch? Also klassenlose Gesellschaft hatten wir ja noch nie. Aber was will das sein? Das, puh, ja. Gute Frage, ich weiß es nicht. Also das ist eine Form von Utopie, der ich nicht folgen kann. Weil wenn ich mir jetzt ausmale, was in einer klassenlosen Gesellschaft wäre, dann tue ich das mit Begriffen, die aus der Klassengesellschaft stammen und die von der Klassengesellschaft durchdrungen sind. Also ich kann die Klassengesellschaft analysieren und schauen, was über die Klassengesellschaft hinausweist, was gegen die Klassengesellschaft opponiert, in der Gesellschaft selbst, was also in der Gesellschaft selbst heranwächst und auf einen anderen Möglichen, auf Möglichkeiten hinweist. Das heißt aber noch lang nicht, dass ich auch sagen kann, wie diese Möglichkeiten dann, wenn sie von der Potentialität in Aktualität überführt würden, wie das dann ausschauen wird. Und welchen Stellenwert dann Antisemitismus, Sexismus und so weiter hätten in dem Zusammenhang. Ob es das dann noch gäbe oder nicht. Es ist ja auch so, ich habe versucht zu analysieren, warum es Antisemitismus jetzt gibt und auf welche Strukturen und auf welche grundlegenden Widersprüche, auf welche Grundkonflikte innerhalb der bestehenden Gesellschaft das zurückzuführen ist. Und natürlich, wenn es diese Grundkonflikte nicht gäbe, dann würde die gesamte Gesellschaft anders ausschauen. Vielleicht noch eine Frage zu einem Begriff aus dem Titel, nämlich die Einstellung. Im Vortrag war es eigentlich immer der Begriff Ideologie vorkommen, ja. Inwiefern gibt es da einen Unterschied? Ja, ja, klar, ist ein Unterschied. Das ist da so auch der Unterschied zwischen den Begriffen Ideologie und Vorurteil. Also ich würde mal sagen, die Einstellungssyndrome sind Arten, wie sich Ideologien in den Individuen manifestieren. Wie Individuen auf Gesellschaft reagieren. Die motivationale Ebene spiegelt das auch wieder. Insofern sind diese Einstellungen natürlich auf der individuellen Ebene zu sehen. Gleichzeitig aber sind diese Einstellungen und die individuelle Ebene überhaupt natürlich vermittelt über die gesellschaftliche Sphäre. Es handelt sich ja um vergesellschaftete Subjekte, die hier, um die es hier geht, und nicht um Subjekte per se. Subjekte per se gibt es ja nicht. Ja? Es gibt ja kein Individuum ohne Gesellschaft. Erst durch die Gesellschaft wird das Individuum ja zum Individuum. Ohne Gesellschaft gäbe es auch kein Individuum. Das sind Verhältnisbegriffe. Und genauso auch, also wie das Individuum die Gesellschaft voraussetzt und die Gesellschaft das Individuum voraussetzt, setzt natürlich Ideologie, damit sie sich durchsetzt, auch voraus, dass die Einzelnen, die Individuen auf eine bestimmte Art und Weise das in Einstellungen übersetzen. Und das machen sie natürlich jetzt nicht, ich entscheide mich jetzt für diese Einstellung oder ich entscheide mich für jene Einstellung, sondern das ist natürlich schon auch in massenkulturell geregelten Bahnen läuft das auch ab. Diese Einstellungssyndrome. Das heißt, die zielen mehr auf die individuelle Ebene als Ideologie oder Ideologien. Genau. Gleichzeitig aber das immer mitzudenken, dass es die individuelle Ebene ohne die gesellschaftliche nicht gibt. Das ist ja auch, wenn wir jemanden interviewen, und dann aus diesen Interviews Strukturen herauslesen. Wenn wir herauslesen, warum das eine Person so oder so reagiert, dann setzen wir ja, und in einer guten Interpretation natürlich, diese Reaktionsweisen der Einzelnen mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen diese Reaktionsweisen stattfinden, in Konjunktion. Das heißt aber nicht, dass das Individuum und die Gesellschaft in eins fallen wird. Schwierig. Es ist schwierig, die Balance zu halten. Also weder die Gesellschaft überzubetonen, noch das Individuum überzubetonen. Es gibt natürlich dann jeweils gesellschaftliche Situationen, wo es nicht gleich auf ist. Ja klar, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die den Menschen in ihren Institutionen, den Einzelnen in ihren Institutionen verdienlich gegenübertritt, wo die Einzelnen den Eindruck haben, zu Recht den Eindruck haben, als könnten sie dagegen gar nichts machen. Dabei sind aber trotzdem die Institutionen geronnene Formen gesellschaftlicher, menschlicher Praxis. Also dieses Spannungsfeld zwischen Verdinglichung und Praxis, zwischen Struktur und Praxis, das immer wieder auch aufzumachen, das ist schwierig in der Soziologie, aber gleichzeitig das Um und Auf, würde ich sagen. Und von daher auch das Verhältnis zwischen Einstellungssyndrom und Ideologie fällt ungefähr auch so in diese Richtung rein. Wie werden sich eigentlich so eine konstituierten Bilder von Weiblichkeit im Nationalsozialismus, wie wäre sowas zu denken? Wie sie zum Beispiel durch Marlene Dietrich verkörpert wurden. Also eigentlich als doch gewohnte, wie soll man sagen, männermordende Frau, die durchaus für sich selbstbestimmt aufgetreten ist, indem sie doch irgendwie mit zwei Männern liiert war und das dann irgendwie auch nach Hause getragen hat. Also das scheint hier doch widersprüchlich zu sein. Aber die Marlene Dietrich, welche Filmrollen die bekommen hätte, hätte sie sich nicht der nationalsozialistischen Propagandamaschinerie verweigert, das weiß man ja nicht. Mhm. Ja? Die Nazis wollten sie haben, weil sie so populär war. Natürlich wollten die Nazis sie als Aushängeschild haben. Und so. Ja. Also ob das so beibehalten worden wäre, in der Nazi-Propaganda, Filmpropaganda, das wissen wir nicht. Würde ich auch sagen, ich glaube, die Comedian Harmonist, das war eine Gruppe von Juden, die haben gesungen und die haben auch einige Veranstaltungen in Nazi-Zeit gegeben, obwohl drei Mitglieder jüdisch waren. Und die Leute haben das akzeptiert, weil die einfach so populär waren. Also das ist nur politisch. Aber das war am Anfang. Ja, das war noch in den 30er Jahren, ja. Trotzdem. Ja, ja, ja. Ja. Obwohl die jüdischen Gesetze schon veröffentlicht geworden waren. Ja, für Propagandazwecke natürlich war das System durchaus flexibel. Ich spiele auch die Willkür. Ja, genau. Ganz wichtiges, ja, total wichtiges Moment, die Willkür. Dass das System selbst entscheidet, dass die Nazis selber entscheiden, wen es trifft und wen nicht. So, ja, die Ausnahmen. Schreckt natürlich alle ab. Darum ging es ja auch, alle abzuschrecken vom Widerstand.